Let's pray and we'll go to the message. Beten wir und gehen wir dann zur Botschaft. Father, we pray for the message this morning. Vater, wir beten für die Botschaft. We ask you to bless it to our hearts. Wir bitten dich, dass du es zu unseren Herzen segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Last week we were talking about Queen Esther. Letzte Woche haben wir über die Königin Esther gesprochen. And how she made that famous statement. Und wo sie diese berühmte Aussage gemacht hat. Actually, Mordecai made it. Eigentlich hat das Mordecai gemacht. In Esther 4:14. In Esther 4:14. And then she made hers in verse 16. Und sie hat dann sie ihre Aussage oder ihr Ausspruch in Vers 16 gemacht. And Mordecai said to her, "How do you know that you have not become queen for such a time as this?" Und Mordecai sagte, wie weißt du nicht, ob du nicht genau für eine Zeit wie dieser zur Königin gekrönt wurdest? Because the nation of Israel was in great peril. Die Nation Israel befand sich in großer Gefahr, as they were living within the kingdom of Persia. Da sie ja in dem Reich der Perser lebten. And Mordecai said to her, "Go talk to the king." Und Mordecai gebot ihr, mit dem König zu reden. And she said, "It's against the law. I could be killed." Und sie sagt, das ist eigentlich gegen das Gesetz. Ich könnte dabei umkommen. And he said, "How do you know that you've not become queen for this moment?" Aber er antwortete ihr nur, woher weißt du denn, ob du nicht gerade Königin für diesen Moment noch geworden bist? And he warned her, "If you keep silent," und er hat sie gewarnt, wenn du da still bleibst, "deliverance will come from somewhere else." Dann wird die Befreiung aus einer anderen Richtung kommen. God is not limited to you. Gott ist nicht begrenzt einfach, dass er durch dich wirken müsste. Und Gott ist auch nicht begrenzt, durch uns zu wirken. Aber wenn ihr still bleibt, dann denkt nicht, also spricht er zu Esther, dass du entrinnen wirst. Dann lass die Leute fasten und beten für 3 Tage. Dann werde ich mit dem König sprechen. Und wenn ich dabei umkomme, dann komme ich um. What a faith statement. Was für ein Glaubensausspruch. What do we have to lose? Was haben wir zu verlieren? By speaking forth all that God has done. Indem wir all das aussprechen, was Gott getan hat. Was können wir verlieren dabei? I'd like to start a series today on, ich möchte eine Serie beginnen on my church. Über meine Gemeinde, my church. I love my church. Ich liebe meine Gemeinde. We saw this in London at Hillsong. Wir haben das in London gesehen bei Hillsong. Like 700 people had T-shirts on that said, "I love my church." Da waren etwa 700 Leute, die hatten T-Shirts an, auf denen stand, ich liebe my church, so oder meine Gemeinde. I had a T-Shirt that says, "I love my church too." Und ich habe ein T-Shirt, drauf stand drauf, ich liebe meine Gemeinde auch. And I didn't take it off for the whole week. Und ich habe es die ganze Woche nicht ausgezogen. Until my wife ripped it off me while I was sleeping. Bis meine Frau es mir runtergerissen hat, während ich noch schlief. Only she said, because it needs to be washed. Und das war nur deswegen, weil sie sagte, doch, es muss doch gewaschen werden. No, I'm teasing. Macht mir Spaß. But I want you to look at some verses this morning, starting with Matthew chapter 16. Wir beginnen mit Matthäus Kapitel 16. Wir wollen uns einfach ein paar Verse anschauen. And before I do, I'd like to read an email I got this week. Vorher möchte ich aber gerne noch ein E-Mail vorlesen, was ich diese Woche bekommen habe. I won't mention the name. Ich werde den Namen der Person nicht erwähnen. But it says, since I practice thankfulness, seitdem ich mich an der Dankbarkeit übe, that's Ephesians 5:20, Epheser 5, Vers 20, for everything give thanks. Wo es ja heißt, für alle Dinge Dank zu geben. Sometimes it's really hard. Manchmal ist das schwer. But we were talking about the formula. Aber wir sprechen da über eine Formel, God, I want to give thanks for this. Indem ich sage, Gott, ich möchte dir dafür danken. Help me understand why. Hilf mir zu verstehen, warum. Because it's an opportunity, denn es ist eine Gelegenheit, to really trust you with all my heart. Dir wirklich von ganzem Herzen zu vertrauen. It's an opportunity to grow in patience, eine Gelegenheit zu wachsen in Geduld, in humility, in Demut. In learning how not to drive so fast. Vielleicht zu lernen, nicht zu schnell zu fahren. How to love my spouse unconditionally. Meinen Ehepartner bedingungslos zu lieben. And she wrote, since I practice thankfulness. Und diese Person schrieb, seitdem ich mich in Dankbarkeit übe. Even toward my vicious and stressful job. Selbst gegenüber meinem wirklich üblen und bösen, sehr stressigen Job. I am much more healthy. bin ich sehr viel gesünder. Physically. Körperlich. My body at least. Zumindest mein Körper. So far I have not had the usual flu this year. Soweit habe ich noch nicht die gewöhnliche Grippe gehabt, die ich immer bekomme. I am amazed. Ich bin erstaunt. But not surprised. Aber nicht überrascht. Have a great day. Schönen Tag noch. It's nice, huh? Ist das nicht schön? How many people have been practicing thankfulness? Wie viele Leute haben Dankbarkeit geübt? You have to really practice it. Du musst es wirklich üben. When you come into a situation, you say, God, how can I thank you for this? Wenn du da in eine Situation hineingerätst, dann denk nach, wie kann ich darüber danken? I thank you for this because ich danke dir dafür, weil I really need you to get through it. Weil ich dich wirklich brauche, um da durchzukommen. Without your spirit, without your power, ohne deinen Geist, ohne deine Kraft, this situation is going to overwhelm me. Wird mich diese Situation überwältigen. Now this is so important when we start to talk about our church. Und das ist so wichtig, wenn wir dann über unsere Gemeinde reden beginnen. Because the church is a temple of the Holy Spirit. Weil die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes ist. God inhabits the praises of his people. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. You know, it says the devil is a roaring lion. Es heißt, der Teufel ist ein brüllender Löwe. 1 Petrus 5:8. And he is seeking someone to devour. Und er streunt umher und sucht, wen er da verschlingen kann. Do you know who the people he devours are? Weißt du, welche Leute das sind, die da verschlungen werden? You read 1 Corinthians 10. Lies einmal 1. Korinther Kapitel 10. People who complain. Leute, die sich beklagen. The complainers are the first ones to get weird. Die Leute, die sich beklagen, sind die ersten, die dann irgendwie ein bisschen seltsam werden. Christians just get weird all of a sudden. Ganz plötzlich kann es passieren, dass Christen einfach ganz, ganz seltsam werden. And the devil has gotten in. Der Teufel ist irgendwie da hineingekommen. This is, you can read this, Ephesians 4:27. Ihr könnt das lesen, Epheser 4, Kapitel 27. Don't give place to the devil. Gebt dem Teufel keinen Raum. What does the next verse say? Was sagt denn der nächste Vers? It says, but let no corrupt communication come out of your mouth. Lasst keine verdorbene Rede aus eurem Mund hervorkommen. But only that which ministers grace to the hearer. Aber nur eine solche, die Gnade dem Hörer mitteilt. You can't separate grace from thankfulness. Man kann Gnade und Dankbarkeit nicht voneinander trennen. Right, even in the regular Greek language, charisto comes from the word grace. Charisto, danken, kommt von dem Wort Gnade. Right? You can't separate the two. Man kann das nicht voneinander trennen. Don't give place to the devil. Gib dem Teufel keinen Raum. The devil is a roaring lion. He is going about seeking someone to devour. Der Teufel ist ein brüllender Löwe und er streunt umher und er sucht danach, wen er verschlingen kann. And he looks for those who are weak in the Lord. Und er sucht nach denen, die schwach im Herrn sind. And a weak person in the Lord is a person who has a weak confession. Eine schwache Person ist eine Person, die ein schwaches Bekenntnis hat. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua Kapitel 1 Vers 8. Joshua, be strong. Joshua, sei stark. Be strong and careful. Sei stark, aber auch achtsam. And courageous. Aber genauso mutig. And don't let my word leave your mouth. Und lass nicht zu, dass mein Wort von deinen Lippen weicht. To be strong in the Lord is to have a good confession. Stark im Herrn zu sein bedeutet, ein gutes Bekenntnis zu haben. Well, the world's going down. Well, the world's going down. Die Welt erlebt ihren Niedergang. What are we gonna do? Was werden wir tun? I don't know, but I serve a God who fed a nation manna every morning. Also kleiner Moment, ich diene einem Gott, der jeden Morgen eine ganze Nation genährt hat durch Manna. I serve a God. I walk with a God who made quail come out of nowhere. Ich diene einem Gott, der Birds. Die Wachteln aus nirgendwo, von nirgendwo hergetrieben hat. This is the God I serve. Diese Wachteln hat er gebracht. I don't know what you're going to eat, but I think maybe he'll give me manna when there's no more food around. Also ich weiß, wie es bei dir ist, aber vielleicht wird er mir Manna geben, I mean, wenn du kein Essen mehr hast. This is the God we serve. Das ist der Gott, den wir dienen. He rules over the earth. Er regiert das ganze Universum, alles. Psalm 103:19. Psalm 103:19. God has set his throne in the heavens. Gott hat seinen Thron in den Himmeln errichtet. And he rules over everything. Und er herrscht über alles. Everything. Über alles. So where's our confession? Wo ist unser Bekenntnis? He inhabits the praises of his people. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. We are the habitation of God in the Spirit. Wir sind die Wohnstätte Gottes im Geist. In Ephesians chapter 2. Im Epheser Kapitel 2. Starting with verse 20. Vers 20. We are a habitation of God in the Spirit. Wir sind die Wohnstätte Gottes im Geist. But what we say so affects our spirit. Aber was wir sagen, es hat so eine Auswirkung auf unseren Geist. As never before, my wife and I, we are thanking God for everything. Wie nie zuvor, meine Frau und ich, wir danken Gott für alles. Everything we possibly can. Für alles, was wir nur irgendwie danken können. And you know what's happening? Wisst ihr, was geschieht? Our home, unser Zuhause, is becoming a habitation of God 24/7. Wird zu einer Wohnung Gottes. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. The weirdness doesn't come in, like, where'd that come from? Dieses Seltsame, das kommt einfach nicht mehr hinein. Und man denkt, wo war denn das her? Can't. Es kann gar nicht it mehr. Can't. Es kann gar nicht Because mehr. It only, the devil looks for somebody, denn der Teufel erhält Ausschau nach jemandem, who's not walking with the Lord. Der nicht mit dem Herrn wandelt. And it's always revealed by what I say. Und es lässt sich ganz klar daran erkennen, an dem, was ich sage. Oh boy, oh, oh boy. Oh Mann. And then you confess something and God looks down and says, wow, come on. Du bekennst etwas und Gott schaut runter und denkt, Mann, was ist da los? Look at the universe. Schau das Universum an. It has no end. Es hat kein Ende. There's stars that are 300,000 times wider than the earth. Und die Sterne, die 300,000 Mal größer sind als die Erde. Look at the solar system. Schau dir das Universum an. Look das Sonnensystem. Das Kreuz. Look at your fingers. Deine Finger. Look at the birds and the flowers. Die Vögel, die Blumen. What are you thinking, child? Was denkst du da, Kind? Where are you? Wo bist du? La La Land? What are you thinking? Im La La Land, was ist los? I rule the universe. Ich herrsche. I rule eternity. Die ganze Ewigkeit. Wake up! Aufwachen! Wake up! Aufwachen! Come on, make a confession about me. Mach eine Bekenntnis über mich. What more could I do? Was mehr könnte ich tun? What can I add to creation? Was könnte ich noch hinzufügen? What can I add to salvation? Was könnte ich der Errettung hinzufügen? Let's look at some verses. Schauen wir uns ein paar Verse an. Matthew chapter 16. Matthäus Kapitel 16. This great statement from Peter. Diese großartige Aussage, die Petrus machte. Okay, Matthew 16, verse 16. Matthäus 16, Vers 16. Simon Peter answered. Simon Petrus aber antwortete. This is after Jesus asked, who do men say that I am? Zunächst hatte Jesus gefragt, was sagen die Menschen? Was denken sie, wer ich bin? Some say Elijah, some say Jeremiah. Einige sagen Elia, einige sagen Jeremia. Some say you're John the Baptist. Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Really? Wirklich? Who do you say that I am? Was sagt ihr? Wer bin ich? And Peter looks at him. Petrus schaut ihn an. And he says, und er sagt, you are the Christ. Du bist der Christus. The Son of the living God. Der Sohn des lebendigen Gottes. Do you realize how powerful that is? Erkennt ihr, wie mächtig diese Worte sind? You are the promised Messiah. Du bist der verheißene Messias. You are the one that all the prophecies have spoken of. Du bist der, von dem all die Prophezeiungen sprechen. You are the fulfillment of Moses, who was a type of or a picture of you. Du bist der Erfüllung von diesem Prototyp, den Moses abgab über dich. Moses led the nation out of bondage. Moses führte die Nation aus der Knechtschaft. He was a little shadow of you. Er war wie ein Vorschatten von dir. You were the one who was spoken of in Genesis 3. Du bist derjenige, von dem gesprochen wurde im ersten Buch Mose Kapitel 3. That would come and crush the serpent's head. Der da kommen würde und der Schlange das Haupt zerstören würde. You were the one that Jacob spoke about. Du bist derjenige, von dem Jakob sprach. That would come from the tribe of Judah and the scepter would be in your hand. Der kommen würde aus dem Stamme Juda und der Herrscherstab würde in deiner Hand sein. You are the Christ. Du bist der Christus. The Son. Der Sohn. Of the living God. Des lebendigen Gottes. Now this statement got Jesus crucified. Aussage führte zur Kreuzigung Jesu. Because the high priest said to him, denn der hohe Priester sprach zu ihm, I adjourn you, ich beschwöre dich, by the living God, bei dem lebendigen Gott, are you the Christ, bist du der Christus, the Son der Sohn des lebendigen Gottes. I am. Ich bin. And not only that, und nicht allein das. But you're going to see the Son of Man come with great power on the clouds of heavens and seated at the right hand of the Father. Du wirst den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken. Du wirst ihn sehen gesetzt und thronend bei dem Vater. He's the Son of God. Er ist der Sohn Gottes. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? I can pray to him. Ich kann zu ihm beten. Who else? What other person in history can you pray to? Zu welcher anderen Person in der Geschichte kannst du beten? What other religious leader can you get on your knees right now and pray to? Zu welchem anderen religiösen Führer kannst du dich hinknien vor ihm und zu ihm beten? And that he's going to answer you. Und er wird dir antworten. Only the Son of God. Nur der Sohn Gottes. Er kann dies. When I was 18 years old, I prayed to Jesus. Als ich 18 Jahre alt war, da betete ich zu Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. And he did. Und er tat dies. Why? Because he's the Son of the living God. Und warum tat er dies? Weil er der Sohn des lebendigen Gottes ist. He is God. Er ist Gott. Let's go a little further. Gehen wir weiter. Verse 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah." Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, bar Jona. For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. That word revealed is important here. Das Wort geoffenbart ist ganz wichtig hier. Verse 18. Vers 18. And I tell you that you are Peter. Aber auch ich sage dir, dass du Petrus bist. Petrus. Petros. And on this Petra, und auf diesen build my church. Griechisch Petra, Felsen, will ich meine Versammlung bauen. Before we get to I will build my church. Und bevor wir hinkommen, ich werde meine Gemeinde bauen. Petros, Petra. Petros, Griechisch, und Petra, Griechisch. Go to the next verse and we'll come back. Gehen wir zum nächsten Vers und kommen wir zurück. 1 Corinthians 10:4. 1. Korinther 10, Vers 4. Talking about the children of Israel in the wilderness. Da spricht es von den Kindern Israels in der Wüste. And how God took care of them day after day after day. Und wie Gott sich um sie kümmerte, Tag nach Tag, über Tag über Tag. And he gave them water from the rock. Er gab ihm Wasser aus dem Fels. And it says, and that rock was Christ. Und da heißt es, dieser Fels, das war der Christus. That Petra was Christ. Dieser Fels, Griechisch Petra. The word Petra is always used for Christ. Das Wort Petra wird immer für Christus verwendet. Petros is used for Peter. Petros für Petrus. The word Petros means a piece of rock broken from a big rock, a detached rock. Also Petros bedeutet ein Findling, ein großer Stein, der von einem Felsen weggebrochen wurde. But the word Petra, aber Petra is a huge, immovable rock. Ist ein großes Felsmassiv, unbeweglich. The tomb that Jesus was laid in, das Grab, in das Jesus hineingelegt wurde, was cut out of a Petra. Das wurde ausgeschnitten aus einem Petra. The rock of Gibraltar would be considered a Petra. Der Fels Gibraltar würde als Petra, als Fels bezeichnet werden. Go back to the verse before. Gehen wir zurück zum Vers davor. When Jesus said, als Jesus also sagte, on this Petra I will build my church. Auf diesen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Some believe that it's speaking about Peter. Einige denken, es sei Petrus. That Peter's the Petra. Aber Petrus ist ja der Petros. But others believe. Aber andere glauben. Like we do. So wie like wir das glauben. That the Petra is Christ. Dass der Petra Christus ist. But go back to the statement before. Aber geht zurück zu der Aussage davor. Simon, this didn't come from you. Simon, das kam nicht von dir. Let's go back to Matthew 16, 17. Matthäus 16, Vers 17. This didn't come, you didn't get this by yourself. My Father revealed this to you. Das hast du dir nicht selber irgendwie ausgedacht oder hast nicht selber bekommen, sondern dann mein Vater im Himmel hat es dir geoffenbart. Now watch this. This is so important. Schaut zu, das ist so wichtig. He's going to build his church on the Petra. Er baut seine Gemeinde auf diesen Petra. On this statement. Und auf diese Grundlage und Aussage. You are the Christ, the Son of the living God. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. But it's more than just that truth. Es ist mehr als einfach nur diese Wahrheit. It's the revelation of that truth. Es ist die Offenbarung dieser Wahrheit. That truth can exist, but not revealed. Diese Wahrheit kann existieren, sie kann aber doch noch nicht uns offenbart sein. My father revealed that to you, mein Vater hat es dir geoffenbart. And on that I'm going to build my church. Und darauf werde ich meine Gemeinde bauen. But it's even more than a revelation. Aber es ist mehr als eine Offenbarung. It has now become someone's confession. Es ist noch mehr geworden, es ist zum Bekenntnis von jemandem geworden. That Petra is Christ revealed. Dieser Petra ist Christus geoffenbart. Confessed by his people. Bekannt von seinem Volk. Romans chapter 10 verse 10. Römer Kapitel 10 Vers 10. If we confess with our mouth. Wenn wir mit unseren Lippen bekennen. Verse 9. If we confess with our mouth. Wenn wir mit unseren Lippen bekennen. And believe in our heart. Und in unserem Herzen glauben. That God raised Jesus from the dead. Dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. We shall be saved. Werden wir errettet werden. And in verse 10. Und in Vers 10. For we believe in our heart to righteousness. Denn wir glauben in unserem Herzen zur Gerechtigkeit. But we confess with the mouth unto salvation. Aber wir bekennen mit unseren Lippen zur Errettung. What is the difference? Was ist der Unterschied? If we believe in our heart, wenn wir in unserem Herzen glauben, God writes it in heaven. Dann schreibt es Gott im Himmel auf. But when we confess with our mouth, it becomes an experience. Wenn wir es mit unserem Mund bekennen, wird es zu einer Erfahrung. Now the church is an experience. Die Gemeinde ist diese Erfahrung. It's a real thing. Es ist eine ganz echte Sache. Let's go a little further. Gehen wir etwas weiter. Let's go to Matthew 16, 18. Matthäus 16, Vers 18. And the gates of Hades will not overcome it. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. In Isaiah chapter 54 and verse 17. In Jesaja Kapitel 54 Vers 17. It says that no weapon that is formed against us will prosper. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, sie wird Erfolg haben. Keine. Do you know what that's implying? Wisst ihr, was das bedeutet? That there is a weapon formed against us. Das deutet ja auch ganz klar an, dass es da eine Waffe gibt, die gegen uns geschmiedet ist. Da gibt es eine Waffe, die ist gegen mich geschmiedet. And against you. Und gegen dich. And against this church. Und gegen diese Gemeinde. And against every church in the world. Und gegen jede Gemeinde in der Welt. But Jesus says that the gates of Hades will not prevail against his church. Aber Jesus sagt, dass die Pforten des Hades diese Gemeinde nicht überwältigen werden. It means one thing literally and two things symbolically. Es bedeutet eine Sache buchstäblich und zwei Dinge symbolisch. Literally it means that death. Buchstäblich. Death is not going to prevail. Der Tod, wird nicht den Sieg davon tragen. Hades speaks of the place of departed spirits. Der Hades spricht von dem Ort, wo die verschiedenen Geister hinkehren. And after Christ died, he descended to Hades. Und als Christus starb, stieg hinab in den Hades. We're on the dark side, where the souls that were lost. Und auf der finsteren Seite waren die Seelen der Verlorenen. You can read this in Luke 16. Wir können das nachlesen, Lukas Kapitel 16. And the other side was called Abraham's bosom. Und die andere Seite wurde Abrahams Schoß genannt. And after Jesus died, he spent 3 days and 3 nights in the earth. Und nachdem Jesus starb, verbrachte er 10 Tage und 10 Nächte in der Erde. But it could not hold him. Aber es konnte ihn nicht halten. And he rose from the dead. Und er stieg auf von dem Toten. And the gates of Hades could not hold him back. Und die Pforten des Hades konnten ihn nicht zurückhalten. He burst forth from the grave. So kam er hervor aus dem Grab. And he led all of the believers who were captive free. Und so führte er all die Gefangenen ursprünglich. Er setzte sie frei und er führte sie mit sich. Number one. Punkt 1. Number 2. Punkt 2. The gates also speak of the authority of darkness. Diese Pforten sprechen auch von Autorität der Finsternis. In two ways. In zweierlei Weise. An authority that goes out. Eine Autorität, die sich da ausstreckt. Like the gates of a city always represented the authority of the city. Die Pforte oder die Tore einer Stadt, sie sprachen immer von der Autorität, die eine Stadt hatte. Die zum Beispiel eine Armee da herausschicken Now, konnte. We don't wrestle against flesh and blood, but we wrestle against a satanic army in Ephesians chapter 6. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten, mit einer Armee. We have forces that come against us. Da gibt es da Mächte, die sich uns entgegenstellen. We have We have a devil that is roaming about seeking someone to devour. Wir haben da einen Teufel, der da umherstreift und danach sucht, noch jemanden zu verschlingen. He's going to find the 10 or 15% of the people in our church who are complaining. Er findet diese 10-15% in der Gemeinde, die da vielleicht sich beklagen. And 6 months later, they're not around. Und 6 Monate später sind sie nicht mehr da. But they don't realize it all started from complaining. Aber sie erkennen gar nicht, dass es damit begonnen hat, dass sie sich beklagt haben. They were defenseless. Sie waren ohne Verteidigung. Our weapon is on our tongue. Unsere Waffe, sie liegt in unserer Zunge. The sword of the Spirit, Ephesians 6. Das Schwert unseres Geistes, Epheser 6. Is the rhema of God's word. Ist das Rhema von Gottes Wort. Is the spoken word. Das ausgesprochene Wort. Take out your sword. Zieh das Schwert. It's not the graphe. Es ist nicht die graphe. It's not the logos. Es ist nicht das logos. It's the rhema. Es ist das Rhema. It's the spoken word that comes ausgesprochene Wort, out of our mouths. Was aus unserem Mund hervorgeht. The second thing. Zweite Ding. Is that the gates speak of a defense. Diese Pforten oder Tore sprechen auch von einer Verteidigung. This unsaved, lost world. Diese ungerettete, verlorene Welt. And it's not going to prevail. Sie wird nicht den Sieg davontragen. Because with our confession, denn mit unserem Bekenntnis and with our mouths leading the way, und mit unserem Mund, da wir ja dann auch den Weg damit bahnen, we are going to see people come to Christ. Werden wir es erleben, wie Menschen zu Christus kommen werden. We're going to see people come out of darkness. Wir werden sehen, wie Menschen aus der Finsternis herausgerissen now, werden. If the church decides today, all around the world, wenn die Gemeinde in der ganzen Welt sich entscheiden würde, for the next year, für das nächste Jahr, no one will open their mouth. Niemand würde den Mund aufmachen. Nobody. It's forbidden. Nobody. Es würde verboten sein, niemand würde den Mund aufmachen. You know, God will speak to people through the sun. Dann wird Gott sprechen durch die Sonne zu den Menschen. He'll speak to people through the stars. Durch die Sterne vielleicht. But it won't be the way that God intended it. Aber es wäre nicht so, wie es Gott beabsichtigt hat. He intended to use the church. Er hat es ja beabsichtigt, die Gemeinde zu verwenden. The gates of hell will not prevail against this church. Die Pforten des Hades werden diese Gemeinde nicht überwältigen. Now, let's just look at those 5 words. I will build my church. Schauen wir uns diese Worte an. Ich werde meine Gemeinde bauen. 5 power words. 5 mächtige Worte. I ich will werde build bauen my meine church. Gemeinde. I ich. Let's say it like this. I will build my church. Ich, sagt Gott, werde meine Gemeinde bauen. I will build my church. Ich werde meine Gemeinde bauen. I will build my church. Ich werde bauen meine Gemeinde. I will build my church. Ich werde bauen meine Gemeinde. I will build my church. Ich werde bauen meine Gemeinde. It's amazing. Erstaunlich. I. Ich. What does it speak of? Wovon spricht das? Responsibility. Verantwortung. Jesus is responsible. Jesus ist verantwortlich. The buck stops with Jesus. The box. The responsibility. Die Verantwortung, die stoppt bei Jesus. Jesus is in charge. Jesus hat die Verantwortung. He didn't say, hey, go build my church. Er hat nicht gesagt, komm, baut meine Gemeinde. That's great, Peter. Thank you. Das ist schön, Petrus. Dankeschön. Now upon that, you're going to build my church. Und darauf wirst du jetzt meine Gemeinde bauen. What do you mean? I'm responsible? Of course. Ich bin verantwortlich. What do you think? I'm going to do it? Was denkst du, dass ich das mache? I'm going back to my father. Ich gehe zurück zum Vater. That's why I picked you guys. Deshalb habe ich euch doch ausgewählt. Excuse me? Entschuldigung. Peter, look, wake up, wake up. Aufwachen, aufwachen. You're going to have the Holy Spirit, so don't worry about it. Du wirst den Heiligen Geist haben, keine Angst. Just go build my church. Geht los, baut meine Gemeinde. Or how about, wie wäre das? I will build your church. Ich werde eure Gemeinde bauen. Or how about, I will create a church. Ich werde eine Gemeinde schöpfen. I will create a church. Eine Gemeinde. It's so specific. Es ist so spezifisch. I will build my church. Ich werde meine Gemeinde bauen. Isn't it wonderful that Jesus took the responsibility? Ist nicht wunderbar, dass Jesus diese Verantwortung selber trägt? Don't you just love when a champion steps on the job? A champion? Ist nicht wunderbar, wenn nicht ein wirklicher Meister da an die Arbeit geht? Like when a David steps up and faces a Goliath? Wenn ein David auftritt und einem Goliath entgegentritt? Who's going to be in charge of the church? Also wer wird da verantwortlich sein für die Gemeinde? Ich weiß es nicht. I don't want to do it. Also ich möchte das Maybe nicht machen. James will do it. Vielleicht wird es Jakobus machen. Jesus is going to do it. Jesus wird es tun. Isn't that great? Ist nicht großartig? He's got the scars in his hands. Er hat die Wundmale in seiner Hand. He's got the scars in his feet. Die Wundmale in seinen Füßen. Because he took full responsibility for the church. Denn er hat die volle Verantwortung für die Gemeinde übernommen. I will do it. Ich werde es tun. Number two, I will. Punkt zwei, ich werde. Responsibility number two. Verantwortung zuerst. Punkt zwei. Is certainty. Sicherheit. Absolutely. Es ist absolut bestimmt. Nothing's going to stop it. Nichts wird das irgendwie stoppen können. The gates können. Of hell are not going to stop it. Die Pforten der Hölle, sie können es nicht stoppen. Christians who don't want to be involved are not going to stop it. Christen, die da nicht mitmachen wollen, sie werden es nicht stoppen. I will find people who want to be involved. Ich werde Menschen finden, die gerne damit dabei sein Nothing's wollen. Nothing's going to stop this. I will build my church. Nichts wird das stoppen. Ich werde meine Gemeinde bauen. I will find the people. Und ich werde die Menschen finden, who want to drink the cup and walk with me. I will build my church. Die den Kelch trinken werden. Und wir folgen werden. And he finds a Saul of Tarsus. Und er findet einen Saulus von Tarsus. A Saul of Tarsus he finds. Ein Saulus von Tarsus. And he knocks him down. Er schlägt ihn nieder. He blinds him. Er verblendet ihn. Then he's in Damascus. Er blendet ihn und dann ist er in Damaskus. And he sends a servant to him. Und er sendet einen Diener zu ihm. Tell him. Sage ihm, that he is a chosen vessel. Dass er ein auserwähltes Gefäß ist. A chosen vessel. Ein außergewähltes Gefäß. God is looking for chosen vessels. Gott schaut danach, nach diesen auserwählten Gefäßen. He's going to do it. Er wird es tun. Number three. Nummer drei. I will build. Ich werde bauen. Speaks of complexity. Das spricht von Komplexität. Strategy. Strategie. Can even speak of simplicity. Kann auch sprechen von Einfachheit. I've built, I don't know, I think I worked on 35 houses in America building them. Ich habe vielleicht so 35 Häuser gebaut in Amerika. Some of them were so complicated. I was thanking God that I wasn't the boss. Also einige waren so kompliziert. Ich habe Gott nur gedankt, dass ich da nicht der Chef war. I just knew what I had to do, just build this wall and do that. Ich wusste genau, was ich also da machen musste, vielleicht diese Wand bauen oder das und das. I will build. Aber er sagt, ich werde It's bauen. Not created. Es ist nicht erschaffen. It's built. Es ist gebaut. Stone by stone. Stein auf Stein. Person by person. Eine Person nach der anderen. God is building his temple. So baut Gott seinen Tempel. Number four. Nummer vier. I'm building my church. Ich baue meine Gemeinde. It's his. Es ist seine. What does it speak of? Worüber spricht das? Identity. Identität. He identifies with us. Er identifiziert sich mit uns. He's not ashamed of us. Er schämt sich unserer nicht. This is my church. Das ist meine Gemeinde. This is my wife. Das ist meine Frau. This is my dad. Mein Vater. Have you ever seen someone who is ashamed of somebody else? Habt ihr jemals gesehen, dass sich jemand einer anderen Person schämt? Have you ever been really proud to stand next to somebody? Oder wart ihr jemals stolz, dass ihr neben jemanden standet? I want you to meet my mom. Ich möchte, dass du meine Mutter kennenlernst. This is my mom. Das ist meine Mutter. This is my dad. Mein Vater. I want you to come here. I want you to meet my wife. Komm her. Ich möchte, dass du meine Frau kennenlernst. Jesus calls us my church. Jesus nennt uns seine Gemeinde. This is the first mention of church. Das ist die erste Erwähnung. And every time something is mentioned the first time. Und immer dann, wenn etwas das erste Mal erwähnt wird. It has a very special meaning. Dann hat es eine ganz besondere Bedeutung. And we see these words appear, my church. Und da können wir diese Worte sehen, meine Gemeinde. He's not afraid to identify with us. He's not afraid or ashamed. Er hat keine Furcht davor und er schämt sich auch nicht, sich mit uns zu identifizieren. He is not ashamed to call us his church. This is my church. Er schämt sich nicht, einfach uns als meine Gemeinde zu bezeichnen. If he came and appeared today, wenn er heute kommen würde und hier erscheinen würde. Trumpets. Posaunen würden ertönen. And suddenly the doors burst open. You saw these angels like line up, like whoa. Plötzlich springen die Türen auf. Und die ganzen Engel, die kommen hinein. Like what's happening? Was geschieht hier? And suddenly Jesus walks in. Und Jesus kommt hinein. In his glory, in seiner Herrlichkeit. We're falling off our chairs. We're like wow. Also wir fallen von den Stühlen. And he walks in. Und er kommt. And we think Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Wow. Jesus ist hier. Wow. Look at the angels. Schau dir die Engel an. He would look at us. Er würde uns anschauen. You are my church. Ihr seid meine Gemeinde. You are my church. Ihr seid meine Gemeinde. Meine. My church. Meine Gemeinde. I remember when I was working for this guy, his name was Jack Castellana. Ich erinnere mich daran, ich habe für einen Mann gearbeitet, sein Name war Jack Castellana. Castellana is a mafia name, you know. Castellana ist ein mafioso Name. And he was kind of like a little mafioso, you know. Und er war auch so wie so ein Mafioso. And I was working for him in the back room. I was like 19 years old. Und ich habe für ihn gearbeitet, so im Hinterraum, und ich war 19 Jahre alt. And he gets this phone call. Er bekommt einen Anruf. And he's like, Castellana. Castellana? Yeah. Yeah. My truck came in. Mein Lastwagen ist gekommen? Yeah. Okay. Hey, okay, look. Okay, schau. I send my boys down in about 20 minutes. Ich schicke da meine Jungs runter. In 20 Minuten sind sie da. He says, Robert, Johnny. Robert, Johnny. I got a job for you. Ich habe da eine Aufgabe für euch. I got goosebumps. Dann bekomme ich dann diese Gänsehaut. You know why? Warum? I was one of his boys. Ich war einer von seinen Jungen. I felt so good. I just like. Es war so gut. Wow, I'm one of his. Wow, I'm bin einer von seinen Jungs. I'm gonna send my boys down. Ich werde meine Jungs runter. In about 20 minutes. 20 Minuten sind sie da. Hey, Robert. Robert. Johnny. Johnny. Go down and unload the truck. Geh mal runter. Abladen. Jesus calls us, my church. Jesus nennt uns. Can we grasp it? Meine Gemeinde. What that means? Können wir das verstehen? You are mine. Ihr seid mein. You belong to me. Ihr gehört zu mir. I purchased you. Ich habe euch doch erkauft. I bought you. Ich habe euch doch erkauft. Nothing can separate us forever and ever and ever. I bought you. Nichts kann uns je trennen. Ich habe euch erkauft. You're my church. Ihr seid meine Gemeinde. Mine. Meine. All mine. Meine. I'm not ashamed of you. You're mine. Ich schäme mich eurer nicht. Ihr seid mein. You'd be like, yeah. Yeah. Yeah. Whose church are you? Wessen Gemeinde seid ihr? It's Jesus. I asked you, whose church are you? Wessen Gemeinde seid ihr? It's Jesus. Es ist Jesus. Wake up. Aufwachen. Whose church are you? Wessen Gemeinde seid ihr? Yours. Deine. Are you proud? Seid ihr stolz? It's awesome. Es ist so erstaunlich. And the last word, church. Und das letzte Wort, Gemeinde. Speaks of community. Spricht von Gemeinschaft. He didn't say where one, two, or three are gathered in my name. Er hat nicht gesagt, wo ein, zwei oder drei versammelt sind. He said where two or three are gathered. Er hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt he sind. Died for community. Er starb für Gemeinschaft. For community. Für Gemeinschaft. I ich take the responsibility, übernehme die Verantwortung, will with certainty, und werde mit Sicherheit, build with complexity, bauen mit Komplexität, my church that I identify with, meine Gemeinde, mit der ich mich identifiziere, which is a worldwide eternal community, die ja eine weltweite ewige Gemeinschaft ist, and the gates of hell will not stand against it, und die Tore der Hölle werden sie nicht überwältigen, death won't stop it, der Tod wird das nicht stoppen. Demonic activity in the world won't stop it. Dämonische Aktivität in der Welt wird es nicht stoppen. As it comes against, während es gegen uns kommt. It won't stop us from getting people into God's kingdom. Es wird uns nicht davon abhalten, Menschen in das Königreich zu bringen. But everything starts with the confession. Aber alles beginnt mit einem Bekenntnis. I will build my church on this Petra. Ich werde meine Gemeinde auf diesen Petra bauen. On the confession of the revelation of who I am. Auf das Bekenntnis der Offenbarung dessen, wer ich bin. If you confess with your mouth that Jesus is Lord. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. And believe in your heart that God raised him from the dead. Und in deinem Herzen glauben wirst, dass Jesus ihn von den Toten auferweckt hat. You will be saved. Wirst du errettet sein. Confess with your mouth. Bekenne mit deinem Mund. That Jesus is Lord. Dass Jesus der Herr ist. What's coming out of our mouth? Was kommt aus unserem Mund hervor? We disarm ourselves. Wir tun uns selbst entwaffnen. And we weaken the manifestation of Christ in the midst of his body. Und so schwächen wir die Manifestation des Christus in seinem Leib. So that the church is no longer glorious. So dass die Gemeinde nicht mehr herrlich ist. When people come into our midst, they should say glory. Wenn Menschen in unsere Mitte kommen, dann sollten sie sagen, Herrlichkeit. Excuse me, did you just come out of Lebgasse 34? Bist du gerade aus der Lebgasse gekommen, 34? I'm from the neighborhood. Ich bin aus der Nachbarschaft. I've never been in there. Ich war noch nie drin. What's it like? Wie ist es? Well, also, glory. Herrlichkeit. Glory. Herrlichkeit. That's what it is. It's just so like ist es. Herrlich. Glorious. Herrlich. Why? Warum? What's on the tongue of God's people? Der Zunge auf den Lippen von Gottes Volk. Dankbarkeit. Graciousness. Gnädigkeit. Always, always being on guard. Immer, immer wachsam. That the devil will destroy the testimony of the church. Denn der Teufel, möchte das Zeugnis der Gemeinde zerstören. Not the universal church, nicht der weltweiten Gemeinde, but the local church. Sondern der lokalen Gemeinde. How many local churches have been destroyed throughout the world? Wie viele lokale Gemeinden sind innerhalb der Welt zerstört worden? And if you trace it back, und wenn man das zurückverfolgt, it went to a tongue, die Ursache war eine Zunge. Of a complainer. Die Zunge von jemandem, der sich beklagt hat. Ich kann es garantieren. Ich möchte es garantieren, du kannst einfach zurückverfolgen hin zu der Zunge von einer Person, die sich beklagt hat. Und was würde geschehen, wenn Gottes Volk einfach sich hingeben würden und verbindlich wären? Ich werde Gott für alles danken. Für alles danken. Because he's worthy. Denn er ist würdig. He rules over everything. Denn er regiert über alles. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. We can pray to you this morning. Wir können heute zu dir beten. Because you are the Son of the living God. Weil du der Sohn bist des lebendigen Gottes. No one else in heaven can hear this prayer. Niemand anders im Himmel kann dieses Gebet hören. Except our Father. Außer unserem Vater. And the Holy Spirit. Und dem Heiligen Geist. Three persons in one God. Drei Personen in einem Gott. Lord Jesus, you search the heart. Herr Jesus, du erforschst die Herzen. You know everyone's heart here this morning. Du kennst eines jeden Herzen heute früh. You know the day we were born. Du kennst den Tag, als wir geboren and wurden. The day we'll die. Den Tag, an dem wir sterben werden. Because you are the Son of the living God. Denn du bist der Sohn des lebendigen Gottes. The Christ. Der Christus. Maybe someone's here this morning and you've never received Jesus. Vielleicht ist heute früh jemand hier und du hast noch nie Jesus empfangen. As your Lord and Savior. Als deinen Herrn und Erretter. Pray with me. Bete mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Lord Jesus, forgive me. Herr Jesus, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Wash me clean. Wasch mich rein. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Please. Bitte. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. As the Son of the living God. Als den Sohn des lebendigen Gottes. Speak to me. Sprich zu mir. I pray. Darum bitte ich dich. Say God, forgive me. Sag Gott, vergib mir. Just say those words out loud. Sag diese Worte einfach, sprich sie aus. Really quiet, but say them out loud. Im Stillen und doch sprich sie aus. Jesus. Jesus. Forgive me. Vergib mir. Jesus, Jesus, forgive me. Vergib mir. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute früh. What's your confession like? Wie ist dein Bekenntnis? Is Jesus the Christ? Ist Jesus der Christus? The promised one. Der Verheißene. The Son of the living God. Der Sohn des lebendigen Gottes. Who has power over everything, every situation. Der Macht über alles hat und somit auch über jede Situation. That I face in my life. Der ich in meinem Leben konfrontiert bin. Or am I confessing something else? Oder bekenne ich etwas anderes? Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father, forgive us for when we're so faithless. Vater, vergib uns, wenn wir so ohne Glauben sind, untreu. The storms of life are so frightening. Die Stürme des Lebens sind manchmal so erschreckend. Sicknesses can be so frightening. Krankheiten können so Angst einflößen. The economy can be so frightening. Die Wirtschaftslage kann so erschrecken. And yet with one word, aber mit einem Wort you calm the sea. Stillst du den Sturm und die See. You are the Son, du bist der Sohn of the living God. Des lebendigen Gottes. We worship you. Wir beten dich an. We want to walk worthy. Wir wollen würdig wandeln as your bride. Als deine Braut. We want to be responsible. Wir wollen verantwortlich sein. We want to live with certainty. Wir wollen mit einer Sicherheit und Bestimmtheit leben. And in simplicity. Und auch in Einfachheit. Identifying with you. Uns mit dir identifizieren. In a community. In einer Gemeinschaft. We thank you, Lord. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.